Sen de rahat ol. Wie heißt der Stadtteil, in dem Sie wohnen? Treptow. Warum? Für die Vorstellung. So, jetzt sind wir wieder mehr unter uns. Jetzt stelle ich jemanden vor, den Sie schon kennen, der so in geheimen Kreisen schon genannt wird, der Hasso Plattner von Berlin-Treptow. Immerhin, Sie denken schon über die dritte Company nach. Sollen wir von der dritten verraten, aber noch nichts? Die würde ich gerne noch ein bisschen. Von der dritten Company verraten wir noch nichts, aber es ist jedenfalls schon eine dritte im Plan. Die erste ist das Rapskernöl, das ist ja weithin bekannt. Ja, einfach so jemanden, der so live gerade miterlebt, und Ratsgedrink ist zwei Monate alt? So Zweieinhalb. Das ist immer die Frage, welchen Zeitpunkt man da genau, genau zählt. Naja, wenn das Kind sozusagen zur Welt kommt, ja, wenn man es kaufen kann oder so, würde ich denken. Ja, das andere sind so die neun Monate Inkubation. Zehnter, achter. Also genau, fast genau zwei Monate. Ja, einfach so, um ein bisschen intern für uns so mitzukriegen. Wie fühlt man sich so, wenn man schon in der zweiten Company ist und die dritte so im Kopf hat? Stress? Schon ein bisschen. Es ist schon ein bisschen Stress. Es gibt so ein paar Kinderkrankheiten, die man natürlich auch alle sich so genau angucken muss und gucken muss, wie man die handelt. Und es gibt die ganze Zeit neue Situationen, wo man sich darauf einstellen muss. Und man merkt schon, dass Rapskernöl damals war schon noch eine gute Ecke einfacher als jetzt Ratiodrink. Einfach vom Handling her so ein paar Sachen sind, die man noch viel genauer durchdenken muss. Also normalerweise ist es ja in Deutschland ein Lebenswerk, wenn man eine Firma gründet und die so einigermaßen hinkriegt, dass sie eigentlich erschlägt und man auch wirklich was dran verdient. Also die kleinen Selbstständigen. Jetzt ist die zweite Company und sie haben den Mut und sagen, jetzt kommt die dritte. Der Holger Jonsson ist, glaube ich, der schon wieder weg. Vorhin war er schon kurz wieder weg, da. Ja. Der ist, glaube ich, bei der 15. oder 17. Company. Also wenn man das mal gelernt hat, wie man so ein Business Model zusammensetzt, wenn man mal die Technik beherrscht, sehen Sie eine bestimmte Technik, dass Sie sagen, eigentlich geht es immer schneller? Ja, klar. So ein Business Model zusammensetzen. Also es ist ganz klar, dass was Sie als Komponentenmodell propagieren, das ist eigentlich der Schlüssel dazu. Ja. Also einmal Komponentenmodell und dann auf der anderen Seite eben gucken, wie kann ich sozusagen auch Komponenten verwenden, die die Verteilung darstellen. Ja, und der Arbeitsanfall, Sie kriegen ja auch immer noch Telefonate von den Kunden nach Hause, habe ich das ja Gefühl. Ja, ja, naja. Und die Frau ist jetzt Vollzeit beschäftigt. Genau. Wir haben sozusagen eine eheinterne Arbeitsteilung, die heißt, ich bin zuständig für das Neue und meine Frau ist dafür zuständig, dass es dann im Laufen bleibt. Also ich habe jetzt die Rapskernölfirma sozusagen an sie übergeben und sie ist schon stark involviert bei Ratiodrink. Und ich bin einfach nicht so ein gründlicher Mensch und ja, so habe den Kopf immer schon wieder an ganz anderen Stellen. Und sie ist jemand, der so sehr gründlich auch Sachen dann durcharbeiten und durchgehen kann. Und das ergänzt sich sehr gut. Also die müssen nicht antworten, wenn es irgendwie zu privat ist. Aber das ist ja auch immer ein Thema. Also bei vielen Selbstständigen gehen ja die Partnerschaften drauf. Weil der Mann irgendwie völlig da überfordert ist mit seinen Sachen. Und dann versucht er, seine Freunde und Bekannten ranzuziehen. Und dann zieht er so der ganze Ärger ein. Also ich habe oft Studenten, die sagen, also Faltin, das Entrepreneurship für mich überhaupt nicht. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ich komme aus einem Elternhaus. Vater war so irgendwie selbstständig und dann immer sonntags die Buchhaltung und am Silvester die Inventur und immer schlechter Laune und die Bankkredite zurückzahlen und die Ehefrau war unglücklich und wir Kinder sagten, also alles bloß das nicht. Das machen wir mal nicht. Also so dieses kleine Selbstständigsein, überfordert sein, verwechseln oder gleichsetzen mit Entrepreneurship. Also Partnerschaft ist ja auch jede anders, aber kann man es managen? Haben Sie das Gefühl, Sie haben ein bisschen was gefunden, was ja, nicht gefährdet, sondern vielleicht auch eher Spaß macht, zusammen zu arbeiten? Ich glaube, insgesamt sozusagen die Verbindung von meiner Frau und mir ist schon relativ stark stressgeprüft. Das funktioniert ganz gut. Als wir uns kennengelernt hatten, da habe ich gerade meine Diplomarbeit geschrieben und war da auch irgendwie, dass ich gesagt habe, ich schreibe halt in einem Monat meine Diplomarbeit und war dafür halt 20 Stunden am Tag. Und dann hatten wir uns da eben aus dem Zufall kennengelernt und schon dort war eigentlich die Situation, da hat sie eigentlich nicht viel von mir gehabt. Dann haben wir irgendwie gemeinsam gebaut und das ist auch immer so ein Stressding und das hat es auch ausgehalten. Insofern ist es schon relativ stressresistent. Also meine Frage gibt mir hin, ist es angenehmer, wenn der andere wo arbeitet, wo man nicht miteinander zu tun hat, oder ist es angenehmer, wenn man sozusagen die gleiche Firma gemeinsam führt? Also wir arbeiten sehr gern miteinander zusammen. Man muss natürlich gucken, dass man auch so zwischendurch dann abschalten kann, dass man sagen kann, so gut, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir mal über ganz andere Sachen. Ich kann das in der Regel dann nicht, weil dann sage ich, Mensch, da fällt mir noch ein, die dritte Firma, da könnte man doch. Und wie reagiert sie auf die dritte Firma? Vielleicht sind sie ja irgendwann mal 10. Dadurch, dass sie das als Thema eigentlich ganz attraktiv findet, ist sie da, glaube ich, schon ganz positiv eingestellt. Sie hat ihren Job aufgegeben, um jetzt damit zu machen. Genau. Ja. Und genau. Ist interessanter, ist sie zufrieden oder sagt ja, sie, ja, du bist ja, da geblieben? Ja, ja, sie hat vorher im Hotel gearbeitet und jeder, der irgendwie Personal sucht, das fleißig ist, das ewig viel arbeitet und das eigentlich kein Geld dafür haben möchte, der sollte sich umschauen, wer im Hotel arbeitet und die abwerben, weil sie sind es gewohnt. Das ist also alles eine Verbesserung. Und ich glaube, das geht einfach durch die ganze Hotelbranche durch. Ich meine, da gibt es ja auch diese Geschichte von, ich weiß nicht genau, war diese Airline, die gesagt haben, wir nehmen auch immer nur als Stewardessen nur Friseurinnen, weil die ein ähnliches Profil haben. Ja, würde ich auch machen. Ich hätte so eine Hotelidee, würde ich auf keinen Fall Hotelpersonal nehmen, sondern Leute von außerhalb, die Spaß haben, mit Leuten zusammen zu sein, die auf die eingehen und so und nicht irgendwie diese Höflichkeit so von Hotelpersonal haben. Wie ist das denn so, die erste Firma und jetzt die zweite und dritte? Geht's, also klar, es geht schneller, man lernt mit dem Businessmodell umgehen. Was ist an der ersten im Nachhinein so schwierig? Warum nicht schon viel früher? Was ist das Hemmnis? Man glaubt, man muss alles machen. Ich denke mal, es sei so wahnsinnig schwierig und eigentlich ist es relativ einfach. Man muss es einfach dann an der Stelle auch, dann auch machen. Also je länger man drüber nachdenkt, man könnte es machen, desto schwieriger erscheint es einem und irgendwann traut man sich da gar nicht mehr ran. Und wenn man dann sagt, so, jetzt mache ich es einfach, was soll da schief gehen? Aber vorbereiten ist auch nicht falsch. Ich finde, natürlich, Business Model geht klar, durch, klar, klar. Also nur mit einem so durchdachten Business Model, das auch immer irgendwo einen Exit sozusagen eingebaut hat, wo man sagen kann, gut, jetzt habe ich das probiert, habe gesehen, da läuft es nicht und ich kann es einfach sozusagen wieder auslaufen lassen, ohne dass ich jetzt die Schlinge um den Hals habe und die Bank nur einmal dran ziehen muss. Das ist ja ein sehr einfaches Ding mit dem Rapskernöl. Ein Produkt und man muss nicht sehr viel selber machen. Wir haben ja diese Folie, wo so das steht, wie das aussieht. Ist das ein guter Start oder sollte man, also dieses Ein-Produkt-Unternehmen gibt es ja sonst nicht, selbst Coca-Cola ist nicht ein Ein-Produkt-Unternehmen, ist in Wirklichkeit ganz viel. Ist sinnvoll oder? Ja, also auf jeden Leute Fall. Würden sagen, Diversifikation fehlt. Sie setzen auf alles auf ein Produkt. Ja. Wenn wir jetzt bei Ratio direkt zwei Produkte, das Bio und das Konventionelle, was ist beides Apfelsaftkonzentrat, beides geschmacklich relativ nah beieinander, aber es sind zwei Produkte, muss auch ganz strikt getrennt werden mit Bio-Verordnung und so weiter. Und man merkt einfach, zwei Produkte sind schon wesentlich komplexer als eins. Das ist schon deutlich. Da rufen dann Kunden an und sagen, hier, ich habe Bio und bestellt und kriege jetzt auf einmal das andere und lauter solche Geschichten. Und was ist so die Grenze? 10, 20, 200? Also Bolle hat, glaube ich, 3, das gibt es ja gar nicht mehr, aber ich bin ja mal mit meinem Tee zu Bolle gegangen und gesagt, hier haben Sie einen gescheiten Tee. Und ich hatte sogar vorher auf eigene Kosten deren ganzes Teesortiment zusammen gekauft. Das war, als hätte ein Idiot da, also wirklich, der russische Tee gab es dreimal in verschiedenen Marken. Dafür gab es was anderes überhaupt nicht. Es war, als hätte irgendjemand so blind in was reingegriffen und so genommen. Das habe ich diesen obersten Manager da auf den Tisch gestellt und der guckte so, der hat das auch noch nie so gesehen. Und dem leuchtete das ein. Wir hatten den relativ schnell auf unserer Seite, wäre ja toll gewesen, wir wären mit einem Schlag in allen Bolle-Läden gewesen. Und es scheiterte an den Chemierückständen. Er sagte, was ist das denn? Er sagte, sehen Sie, wir streiten die Chemierückstände ab. Er sagte, das geht ja überhaupt nicht. Dann kommen ja die Leute und sagen, aha, beim Tee gibt es diese Chemierückstände, wie ist es denn bei meinen anderen Produkten? Da habe ich 3000. Sie glauben doch nicht, dass ich jetzt anfange, da die Chemierückstände drauf zu schreiben. Das war's. Hätte er das mal gemacht, dann gäbe es ihn vielleicht heute noch. Wäre ein Pionier gewesen mit diesen Chemierückständen. Aber naja, kann man nicht verlangen. Aber da, der hatte, glaube ich, 3000 Produkte. Also ein Produkt und das dafür richtig und gut gemacht, das ist schon was wert. Und man merkt auch, das hat in ganz vielen Logiken macht das richtig Sinn. Zum einen, dass die Kunden wissen, wenn man sich mit dem einen Produkt ausschließlich beschäftigt als Firma, dann hat man davon wirklich Ahnung und erzählt dir nicht irgendwas. Ja, das sagen hier andere sagen, das ist ja völlig unmöglich. Und wieso könnten Sie denn für jedes Produkt eine neue Firma? Der Wirt hat das mal gesagt. Kann ich überhaupt das drauf? Der sagt, dann machen Sie doch eine Firma und machen Sie ganz viele Produkte. Ich sage, das will ich überhaupt nicht. Ich finde das schön so, dass man sich auf eines, also die normale Logik ist, machen Sie doch eine Firma und stecken Sie alles in diese eine Firma. Hm. Warum nicht das? Ja, weil es einfach zwei Firmen sind. Also die haben miteinander nicht viel gemeinsam. Das Rapskernöl ist eine Firma, das ein System in sich, da gibt es auch nichts mehr groß dran zu drehen und das ist jetzt erstmal so, dass es laufen kann. Es läuft vollautomatisch, also mehr oder weniger vollautomatisch. Ja, ne? Ja genau. Genau. Also es gibt so ein paar Teile, wo ich gesagt habe, die sollte man bei sich behalten und das ist sowas wie der persönliche Kundenkontakt, wenn jemand anruft, wenn es um Fragenhandling geht, dass da jemand dran ist, der sich wirklich auskennt und wirklich Ahnung hat. Und alle anderen Sachen können vollautomatisch und weggegeben sein, ohne dass man da irgendein Problem hat. Also man sollte sich, glaube ich, schon genau angucken, was ist sozusagen das, was in der eigenen Hand bleiben sollte und das, was man rausgeben kann. Nicht wahllos alles outsourcen. Ja. Ratio Drink machen wir zusammen. Während ich so praktisch an der Company bin oder so draußen und so ein bisschen aus der Distanz gucke, sind Sie der Vorstand der Company? Ja. Ist das ein gutes Modell oder wie, also jetzt so für uns, dass man sagt, einer ist so mehr der Business Angel und der ist so mehr aus der Distanz dabei und der andere, dem gehört auch ein Teil der Firma und der managt das richtig voll? Oder würden Sie jetzt können Sie sagen, Sie sind heilfroh, dass jetzt der andere nicht auch damit managt oder würden Sie sagen, eigentlich doch lieber teilen, das Management? Nee. Also ich finde das sehr angenehm, sehr positiv, dass man sozusagen jemanden auch mit einem Blick, der so ein bisschen so losgelöst ist davon, als Partner hat, mit dem man sich austauschen kann und mit dem man dann wirklich Lösungen finden kann, die auch ein bisschen eben langfristig auch wirklich tragfähig sind und die nicht in dem Alltagsgeschäft dann auch so untergehen. Aber das Management machen Sie praktisch allein. Ich bin so ein bisschen so von außen und gucke und spreche so drüber, aber Management machen Sie allein. Also viele Leute wollen ja im Team arbeiten. Ist das nicht frustrierend, immer alles allein zu machen und dann auch nur in der eigenen Familie? Also kann ja auch ein Problem sein. Also bisher ist es eigentlich kein Problem. Bisher funktioniert es sehr gut. Muss mal schauen, was die Zeit so bringt. Also was wir auf jeden Fall jetzt am machen sind, ist, weil wir auch die Möglichkeit haben, in dem FU-Gründerzentrum dort sozusagen Büroräume zu kriegen, dass man dort sozusagen die geschäftlichen Aktivitäten aus dem eigenen Haus rausholt und da hinsetzt, dann hat man ein bisschen auch die Möglichkeit mit der Distanz. Ja, ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, wir hatten in der Teekampagne ein Haus, so vor vielen Jahren ersteigert, mehr aus Zufall, mitten in der Uni und jetzt ist das ein Gründerhaus, aber eines von dreien oder vieren und bei uns sind ein bisschen eher und diese zwei, die diesen leisen Computer machen, und der Thorsten alles mit seiner Versicherungsvergleich und eventuell noch Katja Birkenbach ist auch noch, aber ihr Unternehmen ist so virtuell, dass sozusagen virtuell dort ist, ohne Büroflächen selber zu benötigen. Also ist immerhin neu an der FU, dass es sowas gibt und dass man da auch ein bisschen wegen Team, also man macht sein Ding allein, es redet einem Anton nicht rein, aber man ist trotzdem ein bisschen in so einer geselligen Form. Ja. Das finde ich schon, also dieses nur einsam und dann Tag und Nacht an der eigenen Company, ist möglicherweise nicht jedermanns Sache. Andererseits, Team ist hochgefährlich. Ich kann nur alle immer sagen, Team ist hochgefährlich. Da sieht so nett aus, bin ich nicht allein und teile ich so alles. Ja, es ist hochgefährlich, weil sie irgendwann feststellen, dass jeder ein bisschen eine andere Überzeugung hat. Und gibt es auch Erfahrungssätze, die Teams klappen dann, wenn jeder was anderes macht. Weil der eine ist für Marketing und der zweite ist fürs Produkt und der dritte ist für Management und so. Dann geht's. Aber wenn alle das Gleiche machen und die konkurrieren, werden sie feststellen, dass jeder Mensch anders ist. Und dann nimmt das ziemliche Energien bis hin, dass die Leute erbittert oder enttäuscht so auseinandergehen. Also kann ich immer nur warnen. Also bei Teams, das fängt immer sehr an, nett an und endet schrecklich. Also noch schlimmer als in manchen Ehen. Insofern seien Sie vorsichtig, gucken Sie genau an, mit wem Sie da arbeiten, gucken Sie genau an, wem gehört was und wer ist wofür zuständig und was sind die Verträge. Machen Sie es auch schriftlich und machen Sie nicht diese Euphorie der ersten Teamstunden, so wie wenn Sie sich frisch verlieben. Das ist also sehr hochgefährlich. Ist Ihr Problem nicht, was Sie sowieso allein machen, beziehungsweise im privaten Team? Ja, aber man ist da auch nicht irgendwie so alleine der einsame Steppenwolf, weil man hat ja die ganze Zeit Kontakte mit den Leuten aus und man fährt auch mal zu den Herstellern hin, man guckt sich das genau an. Also das ist nicht, ich hocke im stillen Kämmerchen und brüte da vor mich hin, sondern das hat die ganze Zeit eigentlich auch mit spannenden Menschen zu tun, mit denen man sich auseinandersetzt, mit denen man zusammenarbeitet, mit denen man auch mal konfrontativ ist, aber das ist trotzdem alles in allem sehr spannend, abwechslungsreich und. Mir geht es ja darum, so ein bisschen zu zeigen, also deswegen mache ich das, dass man eigentlich so eine Art Volksentrepreneurship machen könnte, dass man gegen diese großen Konzerne massenhaft mit kleinen, guten Ideen antritt und so. Das war ja heute bei dem Mr. Davidson auch sehr deutlich. Hasso Plattner ist noch ein Beispiel dafür, Sie kennen die Geschichte da bei IBM. Dass die da fanden, sie können ihre Idee nicht umsetzen und dass man tatsächlich da Enormes machen kann. Und das ja auch, nur Rapskernöl oder diese ganze Ölindustrie ist ja eine Mafia, wo man denkt, da kommt nur einer und tritt da einfach gegen an. Bei dem Rapskernöl, das geht doch relativ gut. Also weil ich das von so aus der Distanz sehe, das ist problemlos, das läuft, es gibt keine Probleme, es wächst. Was darf man so wissen? Was ist denn so der letzte Stand an Umsatz? Und also wir haben einen Jahresumsatz, glaube ich, von ungefähr 120.000 Euro. So die Ecke. Was und das läuft ja mit fast vollautomatisch. Für vollautomatisch eigentlich ziemlich gut ist. Und das war von Anfang an bei Ihnen oder fast von Anfang an bei Ihnen? Es war, ja. Im Prinzip war es von Anfang an bei Ihnen. Und jetzt ist es eine Geschichte, die läuft praktisch von selber. Genau. Das ist fast wie eine Lebensversicherung, könnte man sagen. Da kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Es ist spannender als eine Lebensversicherung. Also vom ökonomischen Gehalt her ist es spannender natürlich. Also es wäre wahrscheinlich langweilig, wenn ich hier stehen würde und über meine Lebensversicherung erzähle. Das ist richtig. Also ja, vielleicht auch mal, wir können ja offen diskutieren. Das soll ja ein Beispiel sein, dass es eigentlich einfach ist. Also er hat ja auch mit etwas verhältnismäßig Einfachem angefangen, eine Produktfirma, alles aus Komponenten zusammengesetzt. Das kann doch eigentlich jeder. Vielleicht als ein Hinweis dazu. Das, was mir immer erzählt wurde, ist so Gründen. Die erste Gründung ist so die schwierigste. Die zweite, das geht so einigermaßen. Dritte, da wird es einfacher. Dann ist doch die logische Schlussfolgerung daraus, dass ich mir am Anfang die einfachste Gründung suche, die mir überhaupt einfällt, um die zu starten und dann mich langsam ranzutasten, bis ich bei irgendwelchen höheren und komplexeren Geschichten ankomme. Also wenn es sowieso schon so ist, dass es kompliziert ist, dann suche ich mir dabei nach das Einfachste aus. Die dritte Idee ist noch geheim? Die ist noch okay. Spruchreif, ja. Müssen wir respektieren, klar. Sie müssen ihre Sachen, vor allem wenn es Sachen sind, die man auch leicht übernehmen kann, nicht preisgeben. Ja. Ich höre mal Komponentenmodell, aber mir ist es ehrlich gesagt nicht ganz klar, was dahinter steht. Ich kann das an dem Rapskernöl, glaube ich, erläutern. Also wer stellt das Öl her? Ich selber? Nee, macht einen Dienstleister, macht die Ölmühle. Die Ölmühle, das ist eine Technologie-Spin-Off von der Universität Essen. Die haben eine Art erfunden, wie sie die Rapssaat schälen können und dann die Schalen, die Kerne voneinander trennen und nur die Kerne selber zum Öl verpressen. Dadurch haben sie nicht die Bitterstoffe, die in der Schale sind, in dem Öl. Und das Öl an sich ist eben wesentlich hochwertiger, sozusagen der Champagner unter den Öl. und unter den Rapsölen. Und von denen kaufe ich das einfach entsprechend ein. Dann, wer bringt es von der Ölmühle zu meinem Abfüller? Das macht halt irgendeine Spedition. Wer füllt das Öl ab? Mache ich das selber? Nein, das ist halt auch wieder ein Abfüller, auch sozusagen ein Modul, das die Funktion hat, da kommt das Öl in Großpackung an, dann wird es verarbeitet und hinten kommen die fertigen Produkte raus, mit den Etiketten aufgeklebt. Und dann geht es weiter zum Versender. Wer macht das? Ich selber? Auch nicht. Macht eben auch ein professioneller Dienstleister, der Versanddienstleistungen anbietet. Oder wenn man im Netz suchen möchte danach, dann muss man nach Fulfillment suchen. Und dann kommen da gleich irgendwie 50 Anbieter unterschiedlicher Couleur. Wer macht die Buchhaltung? Mache ich die selber? Nein, die macht in dem Fall ein Dienstleister, in dem Fall ist es die Projektwerkstatt, die gesagt hat, klar, wir haben ein System, wo wir entsprechend so Versandgeschichten drauf abbilden können. Wieso sollen wir nicht einen Mandanten mehr drauf einrichten und das zu einem Preis, an dem Projektwerkstatt was verdient und an dem ich sozusagen weniger Kosten habe, als würde ich selber machen. Wer macht den Internetauftritt? Mache ich den selber? Nee, das macht eben auch eine Firma, die darauf spezialisiert ist, da halt entsprechend irgendwie so ein Content-Management-System aufzubauen und zu pflegen, dass es im Laufen bleibt. Okay, ich hatte das irgendwie dann falsch verstanden. Da geht es dann um das Outsourcen, aber wie kommst du eigentlich auf das Bedürfnis? Wie bist du zum Beispiel darauf gekommen, dass ein Bedürfnis für das Rapskernöl besteht? Weil ich bin Kunde bei dir und ich wusste selber nicht, dass ich das Bedürfnis hatte. Und wie bist du darauf gekommen? War das einfach Zufall, weil du dich mit dem Thema schon auskanntest? Oder gibt es da auch ein System? Na, das war im Prinzip geschaut, wie kann ich eine Idee entwickeln? Das ist ja sozusagen einmal das Thema, ich weiß nicht, die sieben Techniken, uns haben die ja gar nicht mehr hängen. Also man kann systematisch da dran gehen, wie kann ich eigentlich ein Business Model entwickeln? Und mir ging es dann darum, ein Produkt, das klar ist, das ist das Beste unter den Produkten, also den Champagner sozusagen, unter den Ölen in dem Fall, oder hätte auch irgendwas anderes sein können, das war mich eigentlich ziemlich indifferent. Und das, was auch relativ teuer ist, zu nehmen und zu gucken, wenn ich das auf eine andere Art mache und nicht alles selber mache, dass ich den Preis halbieren kann. Weil das ist das stärkste Argument, dass die Leute sehen, aha, beim Kugel kostet das Rapskernöl der Liter 6 Euro und bei dem Reformhaus um die Ecke oder auch beim Supermarkt, bei Kaisers oder ähnlichem, kostet der halbe Liter 6 Euro. Das heißt, ich habe genau den halben Preis. Und das ist für die meisten einfach das Argument, dass sie sagen, klar, das ist das beste Öl und es ist zum halben Preis. Also wenn ich anfangen würde, Mercedes zum halben Preis verkaufen, ich glaube, dann muss ich mir wenig Sorgen machen, dass ich das Zeug nicht loswerde. Also ich finde, das Wichtigste an dem Komponentenmodell ist, dass man das ganze Rechnungswesen, das ist ja sonst, also das, was so BWL, Unternehmensverwaltung ist, dass man das los ist, weil da stecken fürchterlich viele Probleme drin. Das ganze Unternehmensrecht, Personalrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht und dann der Aufbau so einer Buchhaltung, Datenbankverwaltung. Das gibt es zwar alles in Teilen, aber bis Sie das zum Laufen bringen und dass das fehlerfrei läuft, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Und Sie sagen, das gebe ich ab. Da haben wir in der Projektwirtschaft lange daran gearbeitet, viele Jahre, dass wir was anbieten können, wo wir sagen können, da gibt es an uns ab. Du hast den Kopf frei, du musst das nicht einrichten, du musst das auch nicht verwalten, du musst dir die Software nicht aneignen, die Hardware. Du bezahlst uns pro Akt, also pro Kaufakt, glaube ich, kein Geheimnis, was kostet es pro Kaufakt? Das sind, glaube ich, 7 Euro. 7 Euro? Ja. Ziemlich viel? 7 Euro? Ja, aber das Porto mit das drin. Alles, da ist der Versand mit drin und das... Also das ist die gesamte Abwicklung. Es kommt noch Steuer drauf und ja. Dann gibt es noch eine monatliche Grundpauschale. Aber da ist die Versandpauschale auch schon drin. Ja. Also da ist praktisch die gesamte Business Administration plus die Versandabwicklung plus die Postgebühr, die ist allein 3,20 Euro. Ja. Insofern ist deswegen, ich habe 4 Euro irgendwie in Erinnerung ungefähr. Also die eigentliche Verwaltung 4 Euro und dann der Versand ist natürlich preiswerter, wenn das eine Firma macht wie Projektwerkstatt, als wenn sie selber Versand aufbauen. Wir haben natürlich ganz andere Größenordnungen, die dann unser Kunde mit einsteigt. Also das ist eine unglaubliche Erleichterung und ich sage das deswegen, weil die ganze deutsche Gründerberatung sagt, ja, also die Idee ist ja schön mit Ihrer Idee, aber jetzt kommt die BWL, jetzt müssen Sie sich in das alles einarbeiten. Die meisten von Ihnen kennen meine Folie, wo ja nur so die Überschriften aufgezählt sind. Das ist ein wahnsinniges Gebiet. Also das abzugeben, zu einem bestimmten Preis, den man aber auch nur bezahlen muss, wenn man einen Kunden hat. Also Sie haben einen Kunden, der macht eine Bestellung und in dem Moment müssen Sie diesen 7 Euro bezahlen. Vorher nicht und nachher nicht. Also das ist schon ideal. Sie haben immer nur Kosten, wenn Sie auch gleichzeitig einen Kunden haben und damit einen Umsatz und an dem Umsatz auch was verdienen. Deswegen auch relativ schnell von Anfang an in der Gewinnzone, weil man die ganzen hohen Investitionen, das selber für sich aufzubauen, gar nicht machen muss. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man dann nicht mit dem nächsten Produkt eine neue Firma gründet, sondern nur hat man ja schon die BWL mühsam aufgebaut, nur will man das doch nicht wieder. Während bei uns kann man das. Sie machen, das ist eigentlich egal, Sie müssen immer pro Kunden, egal in welcher Firma, was Bestimmtes bezahlen, wenn Sie es haben. Also es ist eine unglaubliche Erleichterung, einfach so mal in den Raum geworfen. Es erleichtert Entrepreneurship ungemein und es verringert auch das Risiko. Anders als Mr. Davidson finde ich, man sollte Risiken vermeiden, weil man sowieso sehr gefährlich arbeitet, absolut alle Risiken, die man erkennen kann, vermeiden. Und da ist sowas auch gut, dass Sie nicht Investitionen vornehmen und dann hinterher haben Sie keine Kunden. Schöner Begriff, Biografie der Idee. Also nicht Biografie der Person, tatsächlich, diese Ideen wachsen ja. Das sind nicht Einfälle. Alle glauben, ja, dann mache ich Kreativitätsworkshop und da habe ich den tollen Einfall und lege los. Die Firmen, die ich kenne, ausnahmslos, ist keine einzige dabei, wo ein genialer Einfall die Grundlage wäre, sondern Ideen wachsen, verändern sich und entwickeln sich irgendwo hin, wo man es am Anfang gar nicht vermutet. Also Biografie der Idee ist ein schöner Begriff. Also ich würde das mit zwei Phänomenen erklären, die mir damals aufgefallen sind, aber das ist ja sozusagen Gemeinschaftsding, insofern müssen Sie da jetzt auch ein kleines dazu sagen. Aber mein Ding war erstmal der Schwachsinn, dass 90% der in Deutschland im Handel befindlichen Säfte aus Konzentrat hergestellt werden und ich kriege an keiner Ecke Konzentrat. Völlig bescheuert. Warum ist das so? Das kann doch nicht sein. Wenn man dann eben guckt, was passiert da eigentlich, dann wird da halt Wasser dazu gekippt. Und das andere, Apfelsaft ist nun mal das Volksgetränk Nummer 1. Also in Deutschland ist sozusagen Apfelsaft der meistgetrunkene Saft und weltweit ist Deutschland der größte Pro-Kopf-Verbrauch an Apfelsaft. Und ja. Habt ihr euch dann Getränke angeschaut, okay, statistisch ist Apfelsaft besonders populär. Was macht denn den Apfelsaft? Wie kann man das anders denken? Oder noch mal ein bisschen mehr? Also vielleicht so mein Einschub, die Kampagne ist ja 85 und noch vor 85 habe ich eine andere Idee, weil ich so Handelsblatt gelesen habe und diese Börsen, das hat mich halt interessiert und da gab es immer Orangensaftkonzentrat in Chicago gehandelt und damals war so der Liter, ich glaube 7 Cent oder 9 Cent, also unvorstellbar preiswert, unvorstellbar, der Liter, so. Und das musste man allerdings in Kontrakt, der ist dann 100 Tonnen, also das ist dann nicht ganz ohne, aber pro Liter ist dieses Konzentrat in Chicago sehr preiswert und so einen Kontrakt in Chicago zu kaufen ist nicht weiter schwer, zumindest wenn man Ökonom ist, kann man sich das vorstellen, wie das geht. Ich muss dann einen Broker haben und dann muss ich ein Konto öffnen und muss 5% des Kontraktes reinschieben und je nachdem, wie sich der Kontrakt entwickelt, muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr reinschieben, immer 5% Deckung und dann kriege ich es zum Schluss ausgeliefert und dann habe ich diese 100 Tonnen. Und ich weiß aber, wo es ausgeliefert wird und dann muss ich diese 100 Tonnen entgegennehmen und was damit machen. Da war mir immer klar, mein Gott, da ist ja eine riesige Spanne zwischen dem, was das kostet in Chicago und dem, was es selbst beim billigsten Discounter der Liter Apfelsaft, Orangensaft kostet. Also das schwirrte mir immer so durch den Kopf. Aber die Studenten, die ich ansprach und sagte, guck mal her, Handelsblatt, letzte Seite, das sind alle wahren Terminbörsen der Welt, jetzt sucht euch doch was aus. Fanden die, also Handelsblatt, das ist irgendwie Unternehmer, also die wollen doch nicht auch so ein Schwein werden. Und es war schrecklich, es war 20 Jahre oder 15 Jahre schrecklich und so in den letzten 5 Jahren hat sich ein bisschen was getan. Aber vorher sind diese Fehlurteile, Falschurteile, Vorurteile gegen diese so stark. Also klar, man kann ja sagen, okay, wir handeln Apfelsaft und finanzieren dadurch irgendwas, die Ausgrabung neuer Pyramiden oder Kinder in der dritten Welt oder Es ist doch schön, wenn man Überschüsse erwirtschaftet, das ist doch nicht immer gleich. Inzwischen sage ich hart, wenn du damit ein Problem hast, ist es ein Fall für Therapie. Also wenn du das Gefühl hast, Student, dass du da korrumpiert wirst, wenn dich das korrumpiert, dass du vielleicht 1 Million oder auch 20 Millionen damit verdienst, wenn du Angst hast, das korrumpiert dich, ab in die Therapie. Das hat nichts mit Kapitalismus zu tun oder mit Überschüssen. Es gibt viele Unternehmer, die da ziemlich souverän mit umgehen, die eher bescheiden bleiben. Ich kenne in der Gründergeneration überwiegend Leute, die bescheiden bleiben. Und die mit ihrem Geld nicht herumprotzen, sondern eher so, also nur so mal nebenbei, der Holger Jons, und der gerade weg ist, irgendwann war er krank, wollte ich ihn besuchen, sagte er, du, lieber nicht, sag ich, was denn? Du, ich habe keinen Stuhl, du musstest irgendwie auf der Bettecke sitzen, also hier liegt der Koffer und ich bin da in dem Bett, aber ich habe keinen Stuhl. Na klar, weil er mit seinen 15 Firmen hat er Spannenderes zu tun, als in ein Möbelhaus zu gehen und so einen komischen Stuhl zu kaufen. Weil in meiner Wohnung sieht es auch nicht so besonders aus. Und dieser Umgang mit, also dieses Protzen, das sind so neue Reiche oder Leute, die Geld ererbt haben, aber nicht wirklich Gründer. Die sind meistens, das ist ihr Kind, wie eine Mutter auch, die schmeißt auch nicht das Geld herum, lässt das Kind hungern, im Regelfall, sondern guckt erstmal, dass es dem Kind gut geht und dann guckt sie noch, dass sie selber über die Runden kommen. Also das ist ein Ideenkind, das ist alles voller Vorurteile und wirklich, es hat mehr mit den Leuten zu tun und deren schlechte Vorbereitung in Schule und Universität als mit der Firma. Und ich finde Firma, es macht Spaß. Ich finde eher, wir kennen uns jetzt so 4 Jahre, ne, ungefähr, 4, 4,5 Jahre. Ich finde, es tut ihm gut, er macht nicht einen gehetzten Eindruck, er macht viel mehr, glaube ich, als früher. Ich glaube, sie machen viel, aber er macht einen guten, oder der Holger, den kenne ich auch von früher, hat sich fantastisch entwickelt. Trotz seiner 15 Companies, ist belebt ins Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich kann nur sagen, suchen Sie was Kleines, gründen Sie. Und in der Gründung werden Sie merken, dass 90% aller Vorstellungen darüber falsch sind. Falsch sind. Allerdings müssen Sie ein bisschen mit dem Komponentenmodell davon mehr arbeiten. Wenn Sie so ein kleiner Selbstständiger sind, der eine Lottoannahmestelle macht und mit 35 Zeitschriften und noch eine Würstchen-Dings dabei, dann das kann ich Ihnen nicht empfehlen. Also machen Sie Entrepreneurship und nicht machen Sie, ich mache mich selbstständig. Das ist die Hölle. Machen Sie Entrepreneurship. Wie sieht die Zukunft für Kinder und Afghanistan aus? Also wenn Sie außer Deutschland leben? Sobald wir 2, 3 Sachen, Komponenten sozusagen dann auch geklärt haben, also der Versand von hier nach Frankreich zum Beispiel macht Sinn, wenn ich nicht von hier nach Frankreich das Paket schicke, sondern wenn in Frankreich das Paket versendet wird. Und also da gibt es so ein paar Dinger, die geregelt werden müssen. Wenn das steht, spricht eigentlich nichts dagegen, das auch sofort zu starten. Insofern, natürlich, klar. Also wir werden nicht mehr Produkte bei Rapskernöl sehen, sondern das gleiche Produkt in anderen Ländern und überall. Aber die Produktion wird dann eben noch in Deutschland sein? Also es gibt nur, nein, es gibt für dieses Produkt gibt es nur einen Produzenten, das ist ein patentiertes Verfahren, das kann niemand anderes, also das ist in dem Fall ein Spezialding. Also Rapskernöl kann wirklich nur die Teutoburger Ölmühle herstellen und es gibt einen Wettbewerber, der ein Rapskernöl im Sortiment hat, das auch wirklich ein Rapskernöl ist, also wo die Saat geschält wird, und zwar ist es die Teststrecke, die damals von der Uni Essen bei einer Mühle aufgebaut wurde. Die ist heute noch im Betrieb. Die war damals nur, um zu testen, ob das Verfahren funktioniert. Und die produzieren damit Öl, ist aber verschwindend gering. Das sind, weiß ich nicht, 5% von oder 3% von dem, was die Ölmühle selber macht. Aber ich glaube, es zielt ja auf das Ratio Drink. Da könnte man den Apfelsaft auch woanders abfüllen lassen. Ja, also klar, für Ratio Drink, da hat man wesentlich mehr Spielraum. Da muss ja auch Kosten zum Sparen geben, wenn man in Frankreich eher auch alles da hat, da muss man das nicht versenden, das ist ja alles schwer und dann spart man ja Kosten und nicht versenden von Produkten. Ja, wobei, ich glaube, dort ist auch eine große Rolle spielt, dass das Apfelsaftkonzentrat, das da verkauft wird, dass es eben Gutes ist. Also die Qualität ist notwendig, ansonsten muss man, glaube ich, nicht antreten. Wir hatten im Test, also jetzt beim Auswählen von den ersten Lieferanten, hatten wir Proben mit dabei, die waren teilweise absolut ungenießbar. Das konnte man echt nur noch in einen Ausguss kippen. Aber in mehreren Ländern muss es ja auch gutes Apfelsaftkonzentrat geben. Sicher, klar. Ja. Ja? Eine Verständnisfrage zum Komponentenmodell. Ja? ist der größte Sinn des Komponentendenkens und des Modells, dass man am Anfang nicht dilettantisch ist? Und meinen Sie, eine Company, wenn der Marktpotenzial unbegrenzt groß ist, kann wachsen als Konkurrenten-Company? Und wenn da ja, dann fragen die Imitatoren-Schutz. Was schützt uns, wenn die Komponenten standardisiert sind und darin zu gehen? Also dabei nach, das mit den man vermeidet einfach viele Fehler. Man gibt es an jemanden ab, der das professionell und effizient macht. Damit gibt man ja auch Verantwortung ab. Also wenn wir abgeben an den Versender, dann wollen wir, dass das korrekt versendet wird, dass das Paket in Ordnung ist, dass die Papiere stimmen, dass das gescheit ankommt. Sie sind einen Haufen sorgenlos. Sie machen es von Anfang an professionell. Sie müssen es nicht selber aufbauen. Sie sparen einen Haufen Fehler. Sie müssen es von Anfang an bezahlen zu normalen, marktüblichen Sätzen. Das verhindert auch Dilettantismus, weil Sie am Anfang immer viel zu schlecht kalkulieren. Sie sehen Ihre eigene Arbeitszeit nicht, dass Sie Ihr eigenes Zimmer verwenden und, und. Also es zwingt Sie wirklich auf das Businessmodell zu konzentrieren, dass es auch hergibt, dass Sie solche professionelle Bearbeitung finanzieren. Zweitens lässt es Sie viel schneller expandieren, weil Sie natürlich nicht immer alles aufbauen müssen, was ja heißt investieren, auswählen, wenn ich ein Büro aufbauen muss. Da muss ich mir einen Büroraum suchen. So, bin ich schon mal Anfänger, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Da muss ich einen Mietvertrag abschließen für Büroräume, habe ich auch vorher nie gemacht. Da muss ich das Büro einrichten, habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben. Muss ich irgendwie Möbel kaufen, mache ich auch leicht Fehler. Da muss ich irgendwelche Technologie kaufen. Dann gehe ich los und versuche eine Sekretärin zu finden. Ich spare am besten Geld, schreibe nicht richtig aus. Und einer sagt, da habe ich jemanden, der ist gerade arbeitslos, nehmt doch denjenigen. Also Sie machen lauter so Sachen, die eigentlich sich so aus dem Zufall ergeben, die schlecht sind. Wenn Sie das Büro an E-Büro oder irgendeinen anderen geben, haben Sie von Anfang an ein professionelles Büro, das kostet was, geht aber viel schneller und mit viel weniger Fehlern und viel weniger Investitionsaufwand, als wenn Sie selber machen. Und wenn Sie sagen, mein Büro hat jetzt 3000 Anrufe am Tag, kann das E-Büro handeln. Sie mit Ihrem eigenen Büro müssen die Nächsten einstellen und den Personalchef und tausend Sachen, deutsches Arbeitsrecht, fürchterlich. So. Also es hat enorme Vorteile. Es hat enorme Vorteile, so zu wachsen. Und der Glaube, wenn ich es selber mache, ist billiger. Vielleicht, aber es nimmt einfach Ihre Energie weg. Ihre Energie ist besser eingesetzt mit den Ideen, als im Handeln und Managen eines Büros mit 15 Angestellten oder auch nur mit einer Angestellten. Das sind die entscheidenden Vorteile. Es stimmt ja auch nicht, dass es billiger ist, wenn ich selber mache. Also Beispiel, wir haben letztes Jahr Weihnachten unseren Rapskernöl-Kunden einen Brief geschrieben. Und da hatte ich eben mal so spaßeshalber kalkuliert, was kostet mich das Papier, was kostet mich die Druckerschwärze und so weiter, dass sie drucken, was kostet mich die Kuverts. Und bin dann zum Lettershop hingegangen, habe gefragt, was kostet das, wenn du die Dinger druckst, kuvertierst, das Porto draufklebst und es losschickst. Und die ganze Dienstleistung, inklusive Papiermaterial, war genauso teuer wie das Material, was ich hätte kaufen müssen. Und ich habe mir gespart, dass ich 3 Tage da sitze und Briefe klebe und Briefmarken draufklebe und so weiter und so fort. Also es ist billiger allein vom Materialeinsatz gewesen und meine 3 Tage Arbeitszeit, die ich eingespart habe, die habe ich dann nur auch nicht berechnet. Also das ist ein enormer Vorteil, dass ich das natürlich nicht selber eintüte und losschicke, sondern dass ich das jemand machen lasse. Was ich eine ganz lustige Geschichte fand, ist, natürlich haben wir uns eine Betriebshaftpflichtversicherung gesucht und jetzt mussten wir also diesen Versicherungsmenschen erklären, wieso das funktioniert. Und der hatte relativ schnell nachvollziehen können, okay, der Google und der Faltin, die machen da nicht viel selber, sondern die lassen es alles Profis machen. Und dann hat er gesagt, wunderbar, da kriegen sie auch einen sehr günstigen Tarif. Das war also von daher, war sofort einleuchtend. Was er mir gesagt hat, was für mich eine wichtige Information war, ist, dass die Betriebshaftpflichtversicherung in diesem Fall sozusagen als eine passive Rechtsschutzversicherung funktioniert. Das heißt, wenn also der Google oder also Ratzedrink AG angeklagt wird von irgendeinem Kunden wegen irgendeiner Regressgeschichte, dann geht die Versicherung hin und wehrt sozusagen diese Ansprüche ab, beziehungsweise sorgt dafür, dass sie weitergereicht werden an die Zuständigen, die da hinten dran sind, die dann die Haftung haben. Ist klar, ist in deren Interesse, sparen sie ordentlich Geld mit dabei, aber das zeigt auch, dass das Komponentenmodell an der Stelle sauber ist, weil ansonsten würde sich die Versicherung nicht genau so damit umgehen. Aber jetzt hat mir jemanden irgendwie von der Gewerbeaufsicht, der hat es überhaupt nicht verstanden. Der kam zu Ihnen und wollte wissen, wo jetzt der Apfelsaft ist. Das war nicht Gewerbeaufsicht, sondern das war die Öko-Zertifizierungsstelle. Also man hat die Situation, dass wenn man Bioprodukte handelt, dass man dann entsprechend kontrolliert werden muss. Und wir hatten also die Prüfung für Rapskernöl, für diese Öko-Zertifizierung. Das war zum Totlachen. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Das war also zuerst mal, rief sie dann so an, wir würden das gerne vor Ort prüfen. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Ordner, kann ich Ihnen auch zuschicken. Ich meine, sie nie, also die schreibt vor, dass am Betriebssitz entsprechend Muster geprüft werden. Das ist bei Rapskernöl in dem Fall sozusagen unser Esstisch. So, dann sind die da also zu zweit an unserem Esstisch aufgeschlagen. Und dann habe ich ihr den Ordner hingelegt, habe ihr das kurz erklärt, wie das so sein soll. Und dann hatte sie da also alle möglichen Papiere sich da so angeguckt und so. Und dann kamen die mit so ganz, ganz verrückten Geschichten von wegen, wir brauchen jetzt ein Organigramm. Ich habe gesagt, wie Organigramm? Da steht da halt Kugel in der Mitte und das war's. Wir brauchen ein Organigramm. Da habe ich also so ein Papier genommen, habe dann oben drauf drüber geschrieben, Organigramm, Rapskernöl-Info, ein schönes Datum drauf und habe dann ein Kästchen gemalt, da stand Kugel drin und Rapskernöl stand drüber und das war's. Und dann hatte sie also glückselig gelächelt, einen Stempel drauf gemacht, in ihre Unterlagen genommen und dann hatten sie ein Organigramm. Und das waren die ganze Zeit solche Geschichten. Herr Kugel, jetzt brauchen wir aber einen Notfallplan. Ich so, was denn für ein Notfallplan? Was machen Sie denn jetzt im Notfall? Ich so, im Notfall informiere ich halt die richtigen Leute dazu. Da brauchen wir aber jetzt einen Notfallplan. Was habe ich gemacht? Habe ich wieder ein Blatt Papier genommen. Ich hatte dann noch aus meiner KPMG-Zeit so ein schönes Prüferpapier. Ich dachte, das muss man da noch ein bisschen mit runter. Und hatte dann oben drüber einen Notfallplan geschrieben. Dann habe ich im Notfall anrufen. Dann habe ich sie natürlich erstmal nach der Zertifizierungsstelle gefragt. Was habt ihr für eine Telefonnummer? Klar, man muss ja erst die Zertifizierungsstelle unterrichten. Und dann irgendwie halt, Dienstleister 1, 2, 3 und die Nummern dazu. Und dann waren sie wieder glückselig. Haben gesagt, super, jetzt haben wir wieder Papier. Einen Stempel drauf, in den Ordner rein. Und so, also irgendwie, das die war die Gewerbeaufsicht, wenn die kommen, sagt, Küche ist aber kein Betriebsstätte. Müssen wir noch gucken, was wir da dann machen an der Stelle. Holgers Teekisten. Aber das hängt ja damit zusammen, wenn man ordentlich Mitarbeiter hat. Und ich denke mal, da haben wir noch relativ gute Karten also bisher. Das Komponentenmodell heißt einfach, dass statt dass sie selber Angestellte haben, wo sie ein bisschen dilettantisch sind, wenn sie keine Erfahrung haben und nicht gerade BWL studiert haben, sind die Angestellten woanders. Und sie handeln sozusagen die Blocks von Angestellten woanders. Jemand, der das Rapskernöl abfüllt, jemand, der es versendet, jemand, der die Buchhaltung macht, die sind dann dafür verantwortlich. Und sie sind eine Verantwortlichkeit los. Die müssen ihre Sachen einhalten. Und sie müssen dieses System in Gang bringen. Sie müssen sagen, wen brauche ich und wer muss genau was machen. Wenn das Öl ausgeht, anrufen in der Rapsölmühle und sagen, einen neuen Container schicken. Und wenn das Backpapier ausgeht, sagen, hoppla, das geht zu Ende, neues Backpapier bestellen. Das müssen Sie einmal in Gang bringen, wer für was zuständig ist. Und dann überwachen Sie, dass das funktioniert. Aber Sie rennen nicht herum mit dem Besen in der Hand und organisieren Ihren ganzen Laden. Ein Riesenunterschied. Man hat auch ein viel klareres Verhältnis. Also mit einem Angestellten, da sagt er dann, aber du hast mir doch jetzt das gar nicht gezeigt, wie das geht. Oder ich war halt gerade, hatte irgendwie Kopfweh oder sonst irgendwas. Mit so einem Dienstleister habe ich ein klares Verhältnis. Und das heißt, okay, er kriegt 1 Euro, wenn er das macht und er kriegt keinen Euro, wenn er es nicht macht. Da gibt es nicht viel dran zu drehen. Und das mache ich einmal, da muss ich auch nicht irgendwie dann in so eine Psychokiste rein. Ist das psycholog? Sondern ich sag hier, da steht, du hast bitte einmal das in die Kiste reinzupacken und wunderbar, dann funktioniert es. Wenn er es nicht macht, wechseln Sie den Dienstleister und am Anfang gucken Sie schon mal, wen gibt es und wer macht einen vernünftigen Eindruck und wenn es nicht klappt, wechseln Sie. Genau, und die Strategie heißt an der Stelle auch zu schauen, dass ich jeden kritischen Punkt sozusagen 2 Dienstleister habe, die ich beide entsprechend auch so reinnehmen kann, dass sie für jeweils auch das Ganze zuständig sein können, sodass ich keine Situation habe, ein Dienstleister macht Pleite und das Ding fährt gegen den Baum. Das wäre vielleicht mal interessant, so als Zwischenruf mal zu gucken, entstehen daraus nicht Businessmodelle? Also man braucht ja regelmäßig einen, der die Website einmacht. Sie haben das selber gekonnt, aber normalerweise kann man das nicht. Man könnte doch sagen, gibt es hier jemanden, der sich auf Websites spezialisiert, am besten mit einer bestimmten Bestellmaske, nämlich die von der Projektwerkstatt. Man sagt, okay, der programmiert mir gleich die Website mit der richtigen Bestellmaske, sodass da die Anbindung gleich schon stimmt. Also wir hätten doch ein paar kleine Businessmodelle, wo man sagen könnte, das wäre gut, wenn wir die auch im eigenen Kreis haben. Der Florian Nöll mit den Typologen macht ja sowas, dass er sozusagen ein CMS, ein Content-Management-System zur Verfügung stellt, eine komplette Website für, ich weiß gar nicht, was sie verlangen, ich glaube 300 Euro oder sowas, und dann hat man das auch für ein Jahr. Ja. Also es ist auch besser, als das selber zu machen. Ja. Und vor allem, wenn der Student das dann mal gemacht hat, weiß das beim nächsten auch gleich viel schneller, weil man natürlich diese Bestellmaske, diese Schnittstelle, wenn man das einmal gelernt hat, kann man das auch sehr viel schneller, als wenn es jeder selber macht. Ja. Ja. Was ich spannend finde, ist, ob man dieses Komponentenmodell nicht im Grunde auch beziehen kann auf diese Methode, jetzt statt eine Firma zu haben, die mehrere Produkte hat, also das heißt ja erstmal Diversifizierung, ob es nicht etwas übertragbar ist, dass sie jetzt mehrere Firmen haben wollen. Das sind die einzelnen Firmen auch einzelne Komponenten, und wenn eine der Firmen nämlich nicht funktioniert, dann sagt man, okay, jetzt wechseln wir mal eine neue Firma oder machen was anderes, aber wenn ein Teil, was nicht mehr ein Produkt, das nicht läuft, Teil einer ganzen Firma ist, dann zieht sie andere mit runter. Also könnte man dieses Komponentenmodell auch auf das Gesamte herangehen an die Firmenentwicklung anwenden. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ist es Jacke wie Hose, wie sozusagen die Konstruktion dahinter aussieht. Ob das eine GmbH ist, die 5 Produkte hat, die jeweils eigene Buchungskreisläufe hat, oder ob das 5 kleine Firmen sind, die einer Person gehören oder so, weiß ich nicht. Es könnte da die Hemmschwelle senken, sozusagen. Ich mache eine Firma, wenn ich mir klar mache, nicht eine Firma ist für mich jetzt eben nicht ein Gebilde, wo es heißt immer, dass mit den 4 Stühlen von einem Platin, dass eine Firma mehrere Standbeine haben sollte, dass sie sich eher Gedanken darüber macht, dass man einfach so mehrere Sachen, die man gerne macht, halt eben nach und nach ausprobiert, und so wie auch Herr David sagte, dass das Stil sehen, nicht zu sehr verkrampfen, sondern sagen, ich mache das jetzt und ich mache aber, diese Firma nicht mein ganzes Leben, sondern ich mache vielleicht noch eine andere Firma. Statt sich eine Firma zu überlegen, die groß ist und die dann. Ja. Also, wenn ich es in meine Worte übersetze, man könnte sagen, diese Art von Firmengründung hat was zu tun, was so heute entfernt heißt, Intelligent Prototyping. Also statt hohe Risiken einzugehen, gründe ich, und in seinem Verfahren mit dem Komponentenmodell, ich muss nichts Eigenes aufbauen und investieren, ich nutze diese Komponenten, und wenn ich merke, das haut nicht hin, Raps, kein Öl, kauft kein Mensch, anders als er sich überlegt hat, kein Mensch kauft Raps, kein Öl, weil es irgendwas anderes gibt, dann macht er das still und leise wieder zu und hat keine großen Verluste, ist nichts Großes passiert. Er sagt seinen Komponentenleuten, sorry, das war's, es passiert nichts weiteres, dann sagen die, es ist aber schade. Es ist aber keine Katastrophe, er geht nicht bankrott, er muss keine Leute entlassen, es ist nichts Schlimmes passiert. Also man hat so eine Art Prototyping gemacht und es ist nicht angekommen. Man hätte das ist ein neues Verständnis. Ich finde, das Komponentenmodell ist eine radikale Abkehr von der bisherigen Beratung und Betreuung von Firmengründung. Absolut. Ja, aber nicht nur intern in der Firma, sondern eben auch als Ganzes. Es hat diesen Charakter von Intelligent Prototyping, ja. Man hätte bei Rapskanwe wahrscheinlich auch noch viel billiger werden können in dem Prototyping. Also wir hatten von Anfang an professionelle Etiketten, die der Kim Köster für uns gemacht hat. Das hätte man einfach auch erstmal mit ausgedruckten Dingern Farbausdruck machen können und hätte sagen können, okay, ich mache das einfach erstmal im Freundeskreis und wachse daraus. Wäre wunderbar gegangen. Ja, weil wenn ich da Plagiatüre kommt, dann ist es erledigt. Ja. Ja, ich habe eine Frage zur Werbung. Wie kommt man an die Kunden? Weil das ja eigentlich der kritischste Punkt ist. Man geht ja an den Endverbraucher ran. Und da wundert mich die Traute. Also, weil normalerweise haben wir so Olivenöl in. Und dann kommt man jetzt auf einmal und sagt, das muss jetzt Rapskernöl sein. Wieso haben die Leute das genommen? Also gibt unterschiedliche Ansätze dazu. Und ich denke, man muss es situativ machen. Und das kommt ein Stück einfach drauf an, in welcher Situation, aus welcher Situation raus mache ich das. Das ist ein Stück weit sozusagen persönliche Geschichte, die damit vorankommt. Ich denke, bei der Rapskernölfirmengründung war es schon ein Teil der Story, die einfach heißt, okay, Assistent bei Faltin, der sich dadurch auszeichnet, dass er nur das, in der, das, was er in der Theorie lehrt, auch in der Praxis probiert hat, was relativ einmalig oder einmalig in Deutschland ist, dass der Assistent natürlich auch hergeht und sagt, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, muss ich selber was gründen. Ansonsten rede ich über irgendwelche Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Und allein dieses, es ist ja ein kleiner Teil sozusagen von der gesamten Geschichte, die da war. Und alleine das hat schon relativ viel in der Presse ein Echo gebracht. Also über Rapskernöl wurden, glaube ich, 30 Artikel in dem ersten Halbjahr entsprechend geschrieben. Also ich nutze natürlich meine Kontakte auch und sage, wenn es mir einleuchtet, wie in seinem Fall oder mit dem Reflex.de von der Frau Birkenbach, dass ich sage, dann empfehle ich es auch unseren Kunden in der Teekampagne, aber wirklich nur, wenn es einleuchtet. Ich habe da einen Ruf zu verlieren, ich empfehle nur Sachen, die ich mit Überzeugung vertreten kann und andere empfehle ich nicht. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die Sophia, die kommt aus diesem Ort, wo dieser echte Parmesan da hergestellt wird und sie würde gerne das machen und in kleinen Stücken und per Versand verkaufen. Eigentlich toll, hätte ich auch gerne geholfen, da ich mir das angehört. Und dann stellt sich heraus, ja, der Nachbarort macht es viel billiger, die heißen Padano oder so. Die machen den Käse viel billiger, der ist auch nicht so gut. Man darf es aber nicht sagen, dass er aus dem Nachbarort ist. Sage ich, also das ist ja nur Wahnsinn. Du kannst doch nicht den teuren Käse verkaufen. Du darfst gar nicht dazu sagen, dass es das Original ist und dass der Nachbarort so. Und dann kam dazu, ja, die Leute in ihrem Ort verkaufen ihr den Käse so, als sei sie Kundin, aber nicht Großhändlerin. Also sie kann doch nicht antreten, wenn sie kaufen muss, wie sie kaufen im nächsten Käsegeschäft. Habe ich gesagt, also wenn die dich nicht unterstützen, wenn du nicht sagen kannst, ich werbe hier für dieses Dorf und ich werbe für die Marke, ich will einen gescheiten Einkaufspreis, dann geht's nicht. Kurz und gut, ich habe ihr gesagt, mach es nicht. Also ich kann dir nur dringend, ja, ich brauche aber doch Geld. Ich sage, du wirst Geld verlieren. Du wirst nicht Geld gewinnen, sondern wirst richtig Geld verlieren. Um Gottes Willen, mach es nicht. Na, aber wenn sie es in der den Teekampagnenkunden empfehlen, sage ich, ich empfehle es denen nicht. Das ist teurer, als wenn es die Kunden im nächsten Geschäft. Ich blamiere mich und die Kunden sagen, was soll denn das? Wir denken, bei ihnen kriegt man was preiswerter oder besser, da kriegen wir es ja teurer als beim nächsten. Jetzt hat sogar Aldi oder Plus im Angebot genau das, mit diesem Padano, dem preiswerteren nämlich. Und also das wäre schon vernichtend gewesen, da kann sie natürlich nicht mithalten. Also man muss auch manchmal sagen, das ist kein ausgereiftes oder überzeugendes Businessmodell und da mache ich auch nicht mit. Ich hätte ihr gerne geholfen, war bei uns in der Company, also wirklich toll, dass sie sowas denkt, aber das Businessmodell war grottenschlecht. Also entweder setzt sie sich durch und sagt, ich sage die Wahrheit über Parmesan-Käse und ich trete an, oder ich stelle mich hinten an und darf nicht laut sagen, dass ich in einer ganz schlechten Position bin und dass mein Käse viel teurer ist als bei den anderen. Das muss man sich doch nicht antun. Also kurz und gut, ich habe ihr gesagt, sorry, wenn du es machst, ich kann dir nur dringend abraten, ich empfehle es unseren Kunden nicht. Das war dann auch der Stand und bisher hat sie es dann auch nicht gemacht. Wie groß war denn der Aufklärungsbedarf für das Abwirkungszentrale oder auch für die Kampagne? Weil das ist ja eigentlich das, was man so ein bisschen kennt, aber nicht richtig. Also was macht man das dem Endkäufer klar, dass es jetzt toller ist, besser? Über das Apfelsaftkonzentrat, da haben wir uns relativ lange darüber auseinandergesetzt. Und ich meine, die Aufklärungsarbeit ist da 20 Jahre lang schon passiert, weil auf jeder Flasche immer hergestellt als Apfelsaftkonzentrat draufsteht. Also ich glaube, Apfelsaftkonzentrat weiß so ungefähr jeder, was es ist. Das ist eine schöne Geschichte, weil da ist auch da. Aber es weiß ja niemand, warum es jetzt besser ist, das Konzentrat. Oder weiß man das da auch? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Wie klärt man da den Käufer aus? Oder wie macht man das jetzt? Sie müssen in die Medien kommen. Sie müssen ein Argument haben, das, sage ich mal, medienattraktiv ist. Und wenn Sie kein Argument haben, dann müssen wieder Karl Lagerfeld mit dem Zopf kommen, mit dem Fecht oder irgendwie Aufmerksamkeit erringen. Aber das ist ein Argument. Und manchmal wirkt es sich auch nicht ganz so aus, wie wir es geglaubt haben. Also zum Beispiel bei dem Apfelsaftkonzentrat, jetzt nach 2 Monaten kriege ich einen Haufen Rückmeldungen aus dem Bekanntenkreis, die sagen, das Wichtigste für mich ist, dass ich die Schlepperei los bin. Also diese literweise Schleppen und dann immer noch diese Abfallpad und der Tetra Pak und so. Es ist einfach viel bequemer und ja, es ist auch preiswerter, aber das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Aber ich bin das los, ich bin diese Schlepperei los. Das hatten wir so nicht vorgesehen. Wir hatten eine lange Diskussion untereinander. Ich war für Direktsaft und er war für Konzentrat. Und ich habe so in meinem, wie man halt so ist, so kleine Marktforschung in meinem Bekanntenkreis, die waren alle für Direktsaft. Und überall steht, Direktsaft ist so das Wahre und nicht Konzentrat. Und er hat mich überzeugt, wir haben zwei Vorteile auf unserer Seite, nämlich einmal die Haltbarkeit. Das Konzentrat ist haltbarer, der hält länger und wenn man eine gescheite Verpackung dazu hat. Und zweitens, Direktsaft wird schnell schlecht. Direktsaft, wenn Sie aufmachen, kommt Sauerstoff ran. Nach zwei Tagen können Sie den Apfelsaft wegschmeißen. Sie müssen relativ schnell, das heißt, Sie kriegen keine Großpackung hin und es verdirbt schnell. Oder Sie tun Konservierungsstoff rein. Das ist die Alternative. Und bei dem Konzentrat kann man auf die Konservierungsstoffe verzichten. Man hat das Großpackungselement, was mir natürlich aus der Teekampagne sehr vertraut ist, dass es gelingt, dass die Leute überzeugbar sind. Bei Tee war es schwer, bei Apfelsaft ist es eher leichter. Also keine Konservierungsstoffe, reines Apfelsaftkonzentrat, diese Erleichterung im Handling, das ist ein Thema. Und klar, jetzt müssen Sie das ins Gespräch bringen. Aber Sie haben gute Argumente. Sie müssen nicht sagen, ich bin der Metzger Meier und mein Schweinebauch ist besser und preiswerter. Und alle sagen genau das Gleiche. Und diesen Metzger Meier, der kommt weder in die Zeitung, noch hört ihm jemand richtig zu. Also Sie müssen schon Argumente haben. Es reicht nicht, dass Sie so ein paar Blabla-Sprüche, wir sind preiswerter oder so, was jeder sagt. Sie müssen auch Argumente haben, nachschieben können, wo Sie sagen, unseres ist da besser. Und da steht eine Menge Ding dahinter. Ich habe über dieses Orangensaftkonzentrat fast 20 Jahre drüber nachgedacht und irgendwann war das dann eingeschlafen und mit dieser Handelsblattseite, die eigentlich fantastisch ist, diese letzte Handelsblattseite ist ein fantastisches Ding über die Weltökonomie. Ich habe bis heute keine Studenten überzeugen können, da mit Begeisterung diese Seite anzugucken. Also so ein paar Zahlen, was ist denn das? Da ist die Welt der Ökonomie kompakt und sozusagen für die Kleinen. Wenn Sie einen Kontakt kaufen, Orangensaftkonzentrat, kaufen Sie genau wie diese ganz Großen, dieses Valensina oder wie die alle heißen. Sie kaufen sie genau den gleichen Bedingungen, mit dem Unterschied, Sie haben nicht einen riesen Apparat, den Sie finanzieren müssen, sondern Sie sind an der Küche an Ihrem Laptop. Sie sind natürlich kostengünstiger als alle Großen. Und diese Seite des Handelsblatts eröffnet Ihnen sozusagen den Generalangriff erfolgreich gegen alle die Großen. So, das sage ich seit 20 Jahren. Die Studenten sagen also irgendwie, ja, also McKinsey oder soll ich das? Und das ist so komisch, diese Seite da. Die sehen es einfach nicht. Die sehen in den Zahlen nicht die Welt und das, was sie erobern können. Und vielleicht sind Sie eine Generation von Leuten, die sagen, jetzt gucken wir uns das mal an und sehen mal, was es für Börsen gibt und kaufen da einen Kontakt und überlegen, wie wir die 100 Tonnen unter das Volk schlagen, ja, mit einem unglaublichen Kostenvorteil. Ja, haben Sie da vielleicht eine Idee? Für die 100 Tonnen, die da sind. Nein, sehen Sie mal, ich habe 1995 diese Geschichte mit der Heizölkampagne veröffentlicht. Die habe ich damals recherchiert. Da habe ich also wirklich jedes Detail, nicht irgendwie nur die Idee, jedes Detail. Welcher Broker, was ist diese International Petroleum Exchange in London? Handeln die einen einzelnen Kontakt? Ist es das deutsche Heizöl? Jawohl, es ist die DIN-Norm des deutschen Heizöls, kann man Kontakt kaufen. 100 Tonnen, was 110.000 Liter sind. So, sagen Sie, ja, 110.000 Liter. Was sind 110.000 Liter? Das sind 10 oder 20 Einfamilienhäuser, es sind drei große Mietshäuser. So, und jetzt müssen Sie in Ihrem Bekanntenkreis sagen, ich biete dir Heizöl an, deutlich preiswerter, als jeder Heizölhändler es kann. Allerdings musst du mir auch zusichern, bei, was weiß ich, Konventionalstrafe, oder ich gucke die dich den Rest des Lebens nicht an, aber besser Konventionalstrafe, und zwar die schon vorher auf dem Tisch, so Baranzahlung, die ist verloren, wenn du nicht. Und du musst an dem Tag, wo ich drei große Tanklastwagen gehiringte, trucks, so, dann musst du mit deinem Schlüssel vor dem Heizöl stehen und der muss auch einigermaßen leer sein. Und wenn das nicht ist, dann verdamme dich der Teufel, dann kriege ich ein Riesenproblem und das können sie ja lösen, indem sie ein paar Standby-Leute haben, die sagen, also für alle Fälle steh du mal auch mit deinem Schlüssel Wenn irgendwas schief geht, die Tanklastwagen müssen entleert werden, sonst wären sie teuer. So. Aber mit so einer Struktur haben sie einen riesen Kostenvorteil gegenüber jedem Heizunternehmer, gegenüber BP, Esso, Shell, allen. Das steht da und ich denke immer, ich dachte, jetzt rufen die Leute zum Massen an und sagen, mein Gott, nicht nur werde ich Heizölhändler und so nebenbei mit einem Telefonbuch und muss ja nichts Großes machen, sondern ich kann ja sagen, wenn das bei mir klappt, dann mache ich das in Friedenau und in Steglitz und dann mache ich es in Köln und in... Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Es ist wirklich Gold Nuggets auf dem Tablett. Und so ein Gold Nugget ist vielleicht $50 oder $100. Diese Heizölkampagne sind viele tausend Dollar, die ich auf dem silbernen Tablett angeboten habe. Wie viele Leute haben es aufgegriffen? Ein paar haben drüber gewetet, es greift niemand auf. Da ist etwas in dieser Kultur, die bescheuert ist. So, ich habe das aufgegeben und jetzt finde ich selber gründen, deswegen bin ich da dabei als Business Angel oder so, selber gründen und viele Millionen machen. Der Holger Jonsson hat es schon gemacht und ich denke, irgendwann sagen die Leute, verdammte Scheiße, das kann doch nicht wahr sein, wenn der das kann, kann ich das doch auch. Also dieses Kicking the Ass, was der Mr. Davidson gesagt hat, bin ich dankbar für. Ich sage auch, eigentlich müsste man Ihnen allen, Ihnen nicht, Sie sind ja noch die Netten und die überhaupt, die hier sind, aber den anderen draußen, und denen müsste man richtig in den Arsch treten, sodass es richtig wehtut. Und nicht sagen, die Arbeitslosenversicherung und dies und der Staat und so. Natürlich sind wir ein sinkendes Schiff. Und wer sonst sollte dieses sinkende Schiff wieder seefähig machen, wenn nicht Leute aus der Universität und mit ein bisschen neuen Ideen und vielleicht nicht die allerlangweiligsten und dümmsten. Also insofern sind wir auf dem richtigen Weg. Es ist unglaublich viel einfacher, als man glaubt. Ich kann es immer nur so sagen. Und man glaubt es halt nicht. Und jetzt habe ich mich darauf verlegt, mehr so Gründungen anzuschieben. Die Kampagne war nicht genug. Ja, die, das ist halt einmal, ist das so gelungen. Ist ja auch ganz einfach. Nur eine Sorte Tee und Großpacken, ist ja gar nichts dabei. Das liegt ja so auf der Hand. Ja, heute. Und mehr Ideen anschieben, bis der Letzte sieht. Und ich glaube an so ein Volksentrepreneur. Ich sage Ihnen, es kommt auch. Es kommt aus der Not. Not macht Erfinder. Das kommt vorher nicht. Solange es Hartz IV und alle diese Sachen gibt, funktioniert das nicht. Wenn die letzten Stellen weg sind und es wirklich hier dramatisch wird, was kommen wird, das, also die Ökonomen sehen das natürlich, ein sinkendes Schiff. Wir werden nicht irgendwann 1.000 Euro oder auch nur 350 Euro. Das sind im Weltmaßstab Riesensummen. Und dann wird es so eine Art Entrepreneurship aus der Not geben, wie in Bangladesch. Und wenn in Bangladesch Frauen, die unter extremen Bedingungen, negativen Bedingungen sind, wenn die Entrepreneurship machen können, mit einem halben Dollar, Yunus, per Lohnvertrag und das auch zurückbezahlen müssen mit Zinsen, vielleicht 10% Zinsen, so, also dann müssen wir das doch können mit dem Hochschulstudium. Also wer soll denn sonst, wenn das die jüdischen Leute können, und das ist ja ein Modell, das funktioniert, also dann können wir natürlich jammern und sagen, es geht nicht. Und deswegen finde ich solche Sachen, gerade so einfach sie sind, das, eigentlich müsste das jeder von Ihnen können. Nehmen Sie die letzte Seite vom Handelsblatt. Wir werden einrichten jetzt in der Lehrveranstaltung, Uni hat mir da 8 Mentoren gegeben. Wir machen jetzt einen Marktplatz der Marktplätze. Also das, was die Handelsblattseite ist, ein Marktplatz der Marktplätze. Sodass Sie sehen, nicht nur es gibt Handelsblatt, sondern es gibt auf der Welt Tausende von Marktplätzen. Und wenn Sie ein Produkt brauchen, gucken Sie in diese Marktplätze, wie Sie professionell zu Weltmarktpreisen, nicht was der Kumpel Ihnen sagt oder dass der Nächste an der Tür sagt, sondern zu transparent zu Marktpreisen kaufen Sie und haben da so eine Komponente, den Einkauf. Das werden wir versuchen, sind wir auch schon dabei, dass man sagt, das Komponentenmodell fängt ja an, wo kriege ich denn das Produkt her? Und zwar zu Marktpreisen, professionell. Und dieses Rapskernöl, das finde ich ein wunderschönes Beispiel, das ist eine Innovation, das hat alles. Also eins, Sie haben schon lange den anderen hier, aber der Das heißt kompatibel? Sagen Sie mal ganz detailliert, wie war das? Sie sind zur Rapskernölmühle gegangen und die haben gesagt, wer ist denn Herr Kugel? Mit ihm unterhalten wir uns gar nicht. Oder kann ja sein, dass Sie sagen... Na, ich habe an der Stelle all meinen Mut zusammengenommen und gesagt, ich kann es probieren. Was kann mir passieren? Entweder der sagt, nö, machen wir nicht, vergiss es. oder es wird irgendwas draus. Und dann ging das Telefonat, als ich das Öl entsprechend da gefunden hatte, ging ungefähr 5 Minuten. Da hatte ich angefangen mit, ja, Tag, hier ist so ein Spinner aus Berlin. Und ich habe da so, und da habe ich so ein bisschen grob das Konzept umrissen. Und dann sagte er, ja, haben Sie recht, Sie sind ein Spinner aus Berlin. Wir denken mal drüber nach, vielleicht sprechen wir in der Woche nochmal. Und ich dachte, das war es schon gewesen. Und nach einer Woche haben wir dann wirklich aber nochmal miteinander gesprochen. Und da haben Sie nochmal angerufen? Ich habe nochmal dort angerufen und nachgehakt, genau. Ja. Und die haben also dann wirklich Interesse signalisiert. Und dann ging es relativ schnell, bin ich hingefahren, habe mir das angeguckt, wie das machen. Bin beim Bauern vorbeigefahren, habe geguckt, wer da so der Zulieferer ist, wie das da so aussieht. Das versucht so ein bisschen einzufangen, zu verstehen. Ich habe ja von Rapsöl und Rapskernöl eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Da gar nicht. Man hat dann irgendwann den Rapsblick bekommen. Da sind wir zusammen nach Wolfsburg gefahren. Sagen wir nur noch Raps. Ja. Und so, und jetzt hatten Sie das Öl. Dann hatte ich das Öl, genau. Ja, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Jetzt müssen Sie einen finden, der das in Tüten packt. Wie kamen Sie denn auf diese 3-Liter-Tüten da? Das war übrigens der Teil, der am längsten gebraucht hat. Wie sieht die Verpackung aus? Weil ich habe da versucht, so drüber nachzudenken, was ist sozusagen das, was meine persönliche Geschichte ist. Ich dachte, wenn man Kugel heißt, muss eigentlich das Öl auch in der Kugel sein. Da ansonsten hat es keinen Sinn. Kugel, also Kugel als Kugel, ja. Und ich habe also mindestens 1,5 Monate damit verbracht, Hersteller zu suchen, die so Kugeln zu vernünftigen Preisen herstellen können, die auch lebensmittelverträglich sind, die auf dem Postweg funktionieren können, ohne dass sie gleich kaputt gehen. Und bin da nicht weitergekommen. Irgendwann habe ich dann das genommen, über Bord geworfen, hatte aber während der Recherche also festgestellt, dass es auch so diese Bag-in-Box-Verpackung gibt. Die gibt es von der Stange, die kann man einfach so kaufen. Das fand ich dann, hatte die andere Schönheit, dass es im Prinzip für das Produkt die allerbeste Verpackung ist. Also was ist für ein Öl schlecht? Für ein Öl ist schlecht Licht, Sauerstoff und Wärme. So Wärme mit der Verpackung nicht, aber den Rest konnte das. Jetzt rufen Sie an und sagen, ich will Ihre Verpackung kaufen. Ja. Da sagen die, wer sind Sie denn? Nee, das ist, nee. Die fragen, wollen Sie eine, 5 oder 100? Und dann sagen, naja, was ist denn der Preisunterschied zwischen eine, 5 und 100? Und dann sagen die das und dann überlege ich mir, kaufe ich bei dem, der sozusagen an den Endkunden verkauft, oder gibt es nicht jemanden, wenn ich eine etwas größere Menge nehme, der mir das dann auch zu einem günstigeren Preis verkauft. Und ich hatte mich dann entschlossen, dafür zu sagen, ich suche noch jemanden, der mir sozusagen eine größere Menge bieten kann zu einem besseren Preis, damit ich da nicht von Anfang an, zwar Kapital gebunden habe, aber... Jetzt haben Sie einen, der liefert das Öl, und jetzt haben Sie diese Tüten auf Ihrem Küchentisch stehen. Wie geht es jetzt weiter? Na, ich spreche mit dem Hersteller dieser Verpackung und frage ihn, sag mal, hast du da nicht irgendwie jemanden, der sowas auch abfüllen kann? Also ihr verkauft es doch die ganze Zeit an Betriebe und so weiter, er kennt doch bestimmt auch Leute. Und dann nannte er mir einfach so ein paar, nannte auch Leute, die die Maschinen herstellen, dass man sowas abfüllen kann. Und dann war irgendwann auch die Frage, derjenige, der den Versand machen soll, das ist es da nicht sinnvoll, dass es der auch derjenige ist, der es abfüllt? Kriegt man das irgendwie hin. Und das ging an der Stelle. Das heißt, da war es dann so, dass ich sozusagen demjenigen, der den Versand machen sollte, gesagt habe, mach du doch bitte auch das Abfüllen. Dann hat er gesagt, naja, kenne ich mich noch nicht so richtig mit aus. Und dann ist irgendwann der Außendienstmitarbeiter von dem Verpackungshersteller aber noch bei dem Versender vorbeigefahren, hatte dem das dann nochmal ein bisschen erklärt und dann war das eigentlich geritzt. Ja, natürlich. Also wenn ich mit einem Dienstleister zufrieden bin, dann kann ich mir natürlich anschauen, gebe ich dem nicht das auch noch mit dazu. Also Beispiel, es ist für einen Gründer relativ schwierig, ein Konto so einzurichten, dass es schnell das kann, was ich für den Versandhandel können muss. Dass ich also per Datenübertragung, Überweisungs- oder Einzugs- Datensätze hinschicke und das dann entsprechend eingezogen wird und auf das Konto kommt. Da haben die meisten Banken gesagt, naja, also machen wir mal ein Konto auf und dann im halben Jahr gucken wir, was da drauf passiert ist und dann reden wir darüber, ob wir sowas machen können. Und meine Bank, bei der ich auch privat war, Deutsche Bank, hatte dann gesagt, naja, okay, gut, wir probieren das mal. Und für Rat zu dringen war es dann natürlich easy zu sagen, gut, jetzt gehe ich zu der Bank hin, bin zu meinem Bankberater hin, habe gesagt, guck mal, wir brauchen jetzt genau das gleiche Konto nochmal, genau das gleiche, nur mit einem anderen Namen und für eine andere Firma, dann sagt er, jo, klasse, wenn das wieder so läuft wie der ersten, wunderbar, machen wir. Also natürlich hat man da dann Synergien drin. Das ist klar. Ja. Und ist das eigentlich auch denkbar, irgendwann mal den umgekehrten Weg zu gehen, also zum Beispiel die Blumenmühle selbst zu kaufen? Also wenn man sich drauf... Wenn der Absatz läuft, dass man dann irgendwann sagt, komm ich in die Firma oder die Blumenmühle selber übernehmen. Warum wollen Sie das? Also sicherlich ist es denkbar, wenn man Geld hat, um eine Ölmühle zu kaufen, kann man eine Ölmühle kaufen. Sicher. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist für ein Geschäftsmodell. Also wenn ich sage, ich verkaufe Champagner unter den Rapsölen, dann gucke ich, wer ist der Produzent, der den Champagner herstellt. Und wenn jetzt jemand anderes sozusagen den Champagner herstellt, dann kaufe ich halt bei dem anderen ein. Also warum soll ich jetzt mich abhängig machen von einem Hersteller? Sie machen sich ja abhängig von denen und Sie heilen sich das an den Hals. Warum wollen Sie so eine Ölmühle am Hals haben? Sie wollen ja ein Geschäftsmodell. Warum diese Übung? Wenn man den Absatz hat, kann man ja vielleicht die Produktion auch. Ja, aber da geht es doch jetzt, wenn wir jetzt mal wieder auf diesen internationalen Markt kommen, dann ging es vor allem darum, ja, das ist patentiert, das kann man nur in Deutschland herstellen. Ja, das macht dann schon Sinn zu sagen, wenn ich das Patent habe und die Mühle bei mir, dann kann ich auch eine in den USA aufstellen und eine in Japan und muss mich dann nicht mehr an den jetzt binden. Also das wenn wäre wir in den auch wieder nur synergetisch möglich, dass man ihn davon überzeugt, noch eine zweite Mühle in den USA aufzumachen. Ne? Also wenn es mir wirtschaftlich erschiene, dort eine Ölmühle aufzumachen, dann wird es ihm wahrscheinlich auch wirtschaftlich erscheinen. Also und wenn man das entsprechende Volumen hat, dann haben die, glaube ich, kein Problem, ihre Ölmühle nochmal zu clustern. Die haben jetzt gerade im letzten Jahr ihre Ölmühle sozusagen genau die gleiche nochmal daneben gesetzt und das verdoppelt, obwohl die jetzt schon sozusagen der größte Produzent überhaupt sind, auch im Vergleich zu den normalen kaltgepressten Rapsölen. Also das Wachstumsproblem dort ist nicht da. Aber das ist eine ganz andere Logik. Warum soll ich mir denn antun, wenn ich so ein elegantes Geschäftsmodell habe, wo ich eigentlich nichts tun muss, warum soll ich mir denn antun, jetzt eine Ölmühle zu kaufen und diese Ölmühle zu managen, von der ich vielleicht, was werden Sie kaufen, 1% oder 2% des Absatzes und die 97% tue ich mir jetzt an den Hals binden, wovon ich ja gar nichts verstehe. Warum wollen Sie jetzt Ölmühlenmanager und Verkäufer werden? Also leuchtet mir nicht ein, das Komponentenmodell geht genau anders. Der sagt bloß nicht, sich viel an den Hals binden, sondern so einfach wie möglich und so unaufwendig wie möglich meine Sachen beziehen und verkaufen. Das könnte ja auch erst der Start sein, mit wenig Kapital erstmal zu tun. Es ist schon ein Stück Wahrheit mit dabei, dass man sagt, okay, ich starte meine Firma jetzt so und habe sie sozusagen so schlank überhaupt nur möglich. Überleg mir dann, welche Teile sind wichtig, strategisch mit zu integrieren. Aber im Fall von Rapskernöl wäre es wahrscheinlich so, dass es sinnvoll wäre, 10 Vertragsbauern sich zu sichern und zu sagen, mit denen habe ich einen Kontrakt, dass ich deren Ernte kaufe, weil einfach Bioland Raps in Deutschland relativ schwer zu bekommen ist. Und da ist einfach die Nachfrage höher als das Angebot. Und da könnte man sich ein Stück weit absichern. Das wäre vielleicht irgendwie eine Geschichte. Aber das wird jetzt kompliziert. Da binden Sie sich viele an den Hals. Ja, und das sind Nebenschauplätze einfach. Ja. Eine ganz wichtige Frage ist für mich, wie legst du fest, wie groß die Menge ist, die du erst auf den Markt bringst? Also hast du mit 100 Packungen angefangen oder mit 1000? Ich nehme die kleinste sinnvolle Größe. Das ist in dem Fall waren das 300 Produkte Rapskernöl. Also 303 Liter. Also, da also 333. Das war einfach auf der Packung noch im verhältnismäßig günstig und so. Also es war schon eine Investition notwendig für diese erste Menge. Theoretisch nein. Und in der Praxis jein. Die ersten 3 Tonnen waren verkauft, bevor ich sie gekauft habe. Die ersten 3 Tonnen, da war das so, da ist die Website online gegangen, die Leute haben bestellt. Ich hatte den Kunden reingeschrieben, hört mal zu, tut mir leid, wir sind hier ganz jung und ganz neu und herzlich willkommen, ihr seid die ersten 1000 Kunden, hat man auch in den Kundennummern entsprechend gesehen. Und danke, dass ihr uns dabei unterstützt und wir brauchen aber leider 2,5 bis 3 Wochen, bis wir das entsprechend liefern können. So, in der Zeit sind so viele Bestellungen aufgelaufen, dass damit das bezahlt war. Wir haben am Anfang, das hat relativ schnell dann ein bisschen Ärger gegeben, weil die Kunden dann doch nicht mit einverstanden waren, hatten wir nur Bankeinzug. Das heißt, sobald das Paket raus ist, ist der Bankeinzug gelaufen, ich hatte den Cash auf meinem Konto. Und bei der Ölmühle habe ich ein Zahlungsziel und kann das dann irgendwann entsprechend rüberschaufeln. Also Ihre Frage geht auch dahin, es gibt so Mindesteinheiten, wenn Sie einen Kontrakt an der Börse kaufen, 100 Tonnen. in der Regel bei solchen Sachen. Und das macht dann Sinn, weil sie da eine Einheit kaufen, die sehr preiswert ist. Das ist sozusagen Weltmarktgröße. Und dann haben sie auch einen sehr guten Preis. Und dann müssen sie überlegen, was sie mit 100 Tonnen machen. In seinem Fall war das ein bisschen einfacher. Übrigens, als wir Ratio Drink machten, da hat er die Website so aufgesetzt. Und ich glaube, sie wollten mir die Website zeigen. Und dann plötzlich hatten wir 3 Bestellungen. Die waren noch gar nicht richtig, die waren noch gar nicht gedacht. Hatten wir schon, und er rief dann plötzlich an und sagt, wir haben schon 3 Bestellungen. Sagt, wir haben noch gar nicht angefangen. Da sind aber schon 3 Bestellungen da. Na, weil sie es herumgeheult. Also irgendjemand hat das erzählt. Wenn sie nach Hause gehen und sagen, da gibt es 2 Spinner und der oder diejenige hat prompt auch bestellt. Das waren 3 Leute, die von uns gehört hatten. Die waren alle nicht hier. Über 2 Ecken oder über 3 Ecken einfach das sozusagen mitbekommen. Und hatten da zufällig diese Website gesehen und auch gleich bestellt. Das, wir haben uns gewundert, wo kommt das her? Wir haben noch gar nicht angefangen. Also wenn es eine gute Idee ist, wenn es ein preiswertes Ding ist oder so, dann gehen Sie erstens kein Risiko ein und die Kunden kommen auch. Es muss nur, was ich nenne, ein klar erkennbarer Marktvorteil sein. Sie müssen etwas bringen, was die anderen so nicht haben. Ich möchte wissen, wie ist denn, also der Hersteller wird von Anfang an so im Vertrag gegeben, dass die nicht zu anderen auch umfallen. Bei was? Bei der Öl? Das ist ein guter Punkt. Warum liefert der nicht an andere Spinner wie Sie auch? Da haben Sie mit ihm Vertrag, dass diese 3er-Liter-Packung nur Sie. Also es kommt darauf an, was für eine Verhandlungsposition man da an der Stelle hat. Ich habe das Gefühl, die war von daher gar nicht so schlecht, dass die das sowas noch nie ausprobiert hatten. Dass ich dann gesagt habe, aber wenn ich jetzt das, sozusagen meine Arbeitskraft da reinstecke, dann nur dann, wenn ihr mir zusichert, dass eben in dem Segment nur ich das machen kann. Und haben dann einfach definiert, von bis in diesen Größenraum, was weiß ich, von 1,5 bis 10 oder bis 7,5 Liter, ist halt Kugelterritorium. Aber das kommt darauf an, wie man da verhandeln kann. Bei Ratio Drink geht das natürlich überhaupt nicht, weil da gibt es halt 30 Hersteller, die Apfelsaftkonzentrat herstellen. Und da wird keiner sagen, ich mache jetzt hier nur exklusiv irgendwas. Vor allen Dingen hat auch niemand was davon. Es spielt auch ein bisschen eine Rolle, dass die Teekampagne bekannt war oder so, Faltin oder so. Also sie hatten mal irgendwann gesagt, naja, wenn der da aus dem Stall kommt. Ja. Also das ist schon auch ein Vorteil, wenn man so quasi ein bisschen den Markennamen hat. Klar, also, natürlich, klar, wie gehe ich in so ein Gespräch rein? Ich sage, Tag, und außerdem habe ich gerade noch bin ich an der Uni und bin dabei, meine Promotion zu schreiben und bin Assistent bei Herrn Faltin und der hat zufällig das Deutschlands größtes Teeversandhaus und ist weltweit der größte Darjeeling-Importeur und das funktioniert da echt gut. Und so, und dann guckt er einen natürlich schon anders an. Klar, also ist auch die Frage, wie man da reingeht. Also. Aber das ist ja etwas, was hier auch jeder nutzen könnte, sagte, wir sind da in so einem Seminar und da sind ein paar Sachen daraus entstanden und jetzt bin ich so weit und möchte so. Also das liegt dann an Ihnen, aber wir haben ein bisschen den Markennamen, will ich damit sagen. Ja. Ja, keine neuen Fragen, das haben wir doch genug diskutiert. Das ist das, was ich gerne am Markt gebe, letzte Frage. Unbekannt ist. Und das, was ich gerne verkaufen möchte, nicht so gängig ist, das mache ich dann. Ja, kannst du jemanden brauchen? Ja, es ist total beliebt, aber in der Form, in der ich verkaufen will, ist es nicht so bekannt. Das ist eine schwierige Frage. Sie haben ja, es ist gleich gut, dort frühzeitig anzufangen, weil dann kommt die Bestellung dann schon automatisch irgendwann. Also ich will mit Kakao handeln und die meisten Leute wollen ja als Schokolade haben. Ich möchte aber nur das Getränk als Getränk verkaufen. Und keiner trinkt Kakao als Getränk ohne Milch. Recherchieren Sie ein bisschen inzwischen, es gibt ja so einen Trend mit so hochkakaohaltigen Schokoladen. Ja. Inzwischen gibt es von Lindt eine Schokolade, die sagen und schreiben 99% Kakao. Es soll auch Chili-Kakao sein, so wie die Indianer zubereiten in Mexiko ursprünglich. Und Chili-Schokolade ist schon ein Trend, deswegen es wird kommen. Aber Kakao als ein Getränk ist halt. Wer hat denn das früher getrunken? Ist das so ein indianisches Ding oder wie? Ja. Dann würde ich doch einfach über diese Geschichte gehen. Dann würde ich mal anfangen, im Blog dazu mal zu schreiben, wieso eigentlich die alten Indianer und was sie da so gemacht haben und dass sie dann außerdem sowas getrunken haben. Und wenn man dann sozusagen eine groß genug Interessengemeinschaft in dem Bereich drin hat, kann man sagen, so, und außerdem haben wir jetzt hier für euch Und hat damit schon einfach sich einen kleinen Kundenstamm also erstmal aufgebaut. Erstmal die Interesse schaffen und dann erst das Produkt anbieten. Machen Sie was, wo Sie aussehen wie eine Kakaobohne oder was? Was ich auf jeden Fall bei Rapskernöl gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe bei Google eine AdWord geschaltet, eine Anzeige, die lief auf irgendeine Dummy-Seite, also da war keine Webseite nachher dahinter. Und da stand so das drin, was jetzt heute bei so einer AdWords-Anzeige mit drin steht. Und das Preisurteil wäre genial, grandios, weil es gibt mehr so Kakaopulverzeug, so Cappuccino-Zeug, da ist 10% Kakao drin und wird verkauft, also im horrenden Preis. Und das was ich verkaufen möchte, das Getränkepulver, das wäre also ein riesen Preisvorteil. Da ist das Serotonin und Theobromin und so, das wird jetzt im Moment erforscht. Das sind lauter so Glücksbotenstoffe. Aber wir kennen nur Schokolade als Tafel. Also ich würde solche AdWords dann mal schauen, das entsprechend darstellen, gucken, ob da überhaupt irgendjemand draufklickt. Also, weiß ich nicht, im Internet würde ich die Sachen versuchen auch zu verkaufen, die Leute auch im Internet suchen. Die Kakaobombe. Erzähle noch eine Geschichte, bevor wir aufhören. Hier vorne laufe ich eines Abends und da kommt mir so eine Art Christbaum entgegen. Und denke, nein, Berlin kommt halt da so ein Christbaum, beleuchtetes Ding entgegen. Und wie der so an, es war ein Mann, wie der so an mir vorbeiläuft, denke ich, hoppla. Und drehe mich um und laufe hinter dem her und sage, halt, das will ich wissen, was Sie hier machen. Der hatte so einen Korb und das war so als Lichterbaum, also so beleuchtet, war nachts. Und dann sagt er, ja, ich verkaufe Kerzen, ich bin der Illuminator. Ich sagte, hören Sie, Sie müssen zu mir in meine Lehrveranstaltung kommen. Ich bin da in der Uni, ich gebe Ihnen die Adresse, also bitte kommen Sie und Sie werden auch ein paar Kerzen verkaufen, ich kaufe Ihnen auch ein paar ab. Also kommen Sie. War nicht toll. Also er hat so als Verkörperung, wie die Kakaobohne, hat der so seine Kerzen da, war so ein Lichterbaum. Der Illuminator. Also so 14 Tage später sollte die Lehrveranstaltung sein. Ein paar Tage vorher ruft er an, sagt, Herr Faltin, das Fernsehen möchte mitkommen. Also erst traut er sich an Uni und Professor und so weiter, unheimlich. Er sagte, machen Sie keine Sorgen, Sie müssen nichts erzählen, ich frage Sie, wirklich entspannen Sie sich, müssen nichts Böses tun. So. Da hat er das so irgendwie erzählt, plötzlich kam der mit dem, weiß nicht welches Fernsehen das war, Arte oder was, und plötzlich war er bekannt geworden. Und warum? Weil er diese Kerzen da aufsetzte. Das ist ja nicht verboten und also... Wenn Sie an die Idee glauben, machen Sie irgendwas. Denken Sie an den Karl Lagerfeld oder den Illuminator oder den Kinski oder wen immer und machen Sie irgendwas, dass Sie Ihre Botschaft, das ist Ihre Botschaft, und wenn die Botschaft gut ist, dann kommt sie auch an und man muss sich ein bisschen bemerkbar machen. Wenn Sie wie alle anderen Händler irgendwas Schlechtes, ein bisschen überteuert und das Volk bringen wollen, das wird schwierig, das sage ich Ihnen gleich, das wird schwierig, da mache ich auch nicht mit und es wird wahrscheinlich nichts, weil es zu viele machen. Aber wenn Sie eine gute Sache haben und diese gute Sache glaubwürdig irgendwie ausdrücken, irgendwie, sodass Sie von 0 auf 1 kommen, das ist immer die Schwierigkeit. Kein Mensch weiß es, kennt es, mich kennt auch keiner. Wie komme ich von 0 auf 1? Und notfalls wie ein Lichterbaum herumlaufen oder wie der Karl Lagerfeld. Wenn die Botschaft steht, kommen Sie an. Machen Sie sich da keine Sorgen. Das ist angekommen. Rapskernöl ist auch ein schräges Ding. Also Rapskernöl ist das Letzte, worauf nur die Leute gewartet haben. Oder Apfelsaft, da reißt auch niemanden vom Stuhl. Aber wenn es eine gescheite Sache ist, ist es erfolgreich. So, das war das Schlusswort. Ab.